Komm mit, Kamerad, jetzt ist es soweit. Komm, lass die Maschinen nicht warten und leg an den Schirm, der für dich bereit. Zum Springen wollen wir starten, wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist falschem Jägerglück. Wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist falschem Jägerglück. Und kommt, Kamerad, zum Sprung das Signal, tritt an ohne Zittern und Zagen und spring aus der Tür zur Tiefe hinab. Ein Feigling wird es nie wagen, wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist falschem Jägerglück. Wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist falschem Jägerglück. Gebietet uns eines Tages die Pflicht, den Sprung in die Feinde zu wagen. Auch dann, Kamerad, spring zögere nicht, wie unsere Väter es taten. Wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist falschem Jägerglück. Wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist falschem Jägerglück.